Wo sind die Party-Girls hier? Was ist denn das? Ja, wir müssen mit dem Megafon uns hier hinstellen. Ey, wir sitzen hier schon auf dem höchsten Berg. Ja, und Kinder da. Ah, da kommt eine U-Bahn, die ist bestimmt voll mit Party-Girls. Ja, die kommen jetzt alle raus. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Jeha! Sendung der blog.über.de Podcast-Show mit mir, René. Und mit mir, mit Stefan. Bonjour. Ja, bonjour. Hey, welcome back, Mr. Görlitz. Merci beaucoup. Ja, ich bin zurück aus Paris, gestern aus dem Flieger gestoßen worden. Ja. Gestern aus dem Flieger gestoßen worden. Gefallen. Weil wir heute die 50. Sendung aufzeichnen. Und deshalb hast du extra deinen Paris-Urlaub unterbrochen oder beendet einfach. Nein, er war zu Ende, aber deswegen habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, auch wenn ich noch nicht wirklich fit bin. Ja. Wir zeichnen heute auf. Und du hast Getränke mitgebracht? Ja. Weil 50. Sendung, da können wir zum ersten Mal was trinken. Jetzt hört man gar nicht den Korken knallen, weil das ein Sekt mit Schraubverschluss ist. Vorsicht. Moment. Hups. Und hups. Boah, nicht so viel, ey. Ja, die Flaschen müssen wir schon leer machen. Na, okay. Warte, ich schraub sie zu, da haben wir für nachher noch was. Ja, zu meinem Disneyland-Aufenthalt werde ich nachher Material nachreichen. Ich werde noch ein paar Beiträge fertig machen. Da war die Zeit zu kurz. Und genau, ich werde auch ein paar Soundimpressionen dann in der 51. Sendung. Jetzt stoßen wir aber erstmal auf die 50. an. Prost. Prost. Oh, hatte die klirrt. Ja, die zwei Pappbecher. Lecker Sekt. Ja, die Marke nennen wir nicht. Genau. Aber ich glaube... Hat was mit Märchen zu tun. Richtig. Was? Böser Wolf heißt das? Nee. Okay. 50 Sendungen haben wir hinter uns. Das sind wie viele Wochen? Das sind jetzt 2 Jahre, ne? Fast 2 Jahre Podcast. Ja, am 1. August 2006. Ich erinnere mich war die noch. Die Premiere. 2006. Ja. Das war so die Zeit, wo ich DSL bekommen habe und da hatte ich mir halt mal Podcast, da hat man mal irgendwas gehört, wusste nicht, was das sein soll. Ich habe mir mal welche runtergeladen, habe ich mir angehört und dachte. Das ist es. Nee, ganz im Gegenteil. Ich dachte, man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen. Mhm. Und ich fand es aber ganz interessant, die anzuhören. Hatte aber nie gedacht, dass wir mal einen machen werden. Und dann hat man mal testweise. Losgeschossen. Mhm. Und du hast mich gerade vorhin wegen den ersten Worten gefragt. Richtig. Wie waren die ersten Worte in der ersten Sendung? Yo. Ich dachte, herzlich willkommen. Nein, also der erste aktive Inhalt war yo. Denn da war noch deine aktive Zeit, wo du Telefonstreiche gemacht hast. Und wollen wir die einfach mal nochmal einspielen, den Telefonstreich? Können wir gerne machen. Okay. Yo. Ja, hallo, grüß dich. Sind deine Eltern da? Wer ist denn da? Ich wollte mal wissen, wie spät es ist. Ich hab nämlich keine Uhr bei. Neune. Ja. Gut, danke dir. Schönen Gruß an deine Eltern, ne? Tschüss. Ja. So war das damals. Und ich meine, jetzt brauchst du es heute nicht mehr. Machst du lange nicht mehr. Ja, die Zeit fehlt auch. Ach so. Die Zeit fehlt. Ja, jetzt mit Kindern, Familie und so, ne? Kinder und Familie hatte ich damals auch schon, aber es ist halt auch alles ein bisschen mit Aufwand verbunden. Allein die Produktion der Sendung. Wir sitzen hier an einer riesigen Tafel. Ja, stimmt, das müssen wir auch nochmal sagen, ne? Ja, und hatten eigentlich Gäste erwartet. Stefan, in meiner Abwesenheit wolltest du ja was organisieren. Ja, guck mal, da haben wir gestern schon gefeiert, da liegt nämlich eine leere Flasche. Ja, stimmt. Muss hier sieht so aus wie Sau. Ja. Da muss er richtig abgegangen sein. Ah, ich sag dir. Ja, nee, wir holen das mit Gästen auf jeden Fall nach in der 51. Sendung. Auf jeden Fall grüßen wir mal an der Stelle ein paar Gäste, und zwar die Maite, Andrea, Dirk und Simone und Verena natürlich, weil da können wir noch was nachtragen zur letzten Sendung. Da waren wir im Best of Center und hatten auf Verena gewartet, aber sie kam dann nicht. Sie kam nicht, stattdessen kam der Jugendliche mit der Colaflasche. Genau, und der lauten Handymusik. Aber Verena kam dann, als wir fertig waren, und was wir dann gemacht haben, das könnt ihr euch ab 19. Juni anhören, denn... Da erscheint ein neuer Black Stories Podcast. Ah ja. Ja. Ja, Paris ist vorbei. Ich meine, Wetter war nicht so doll, hast du gesagt? Nicht so doll wie hier, nee. Durchwachsen, aber wirklich wunderschön. Also ich muss das dann noch selbst erstmal in Beiträgen verarbeiten. Also ich habe da einiges an Material. Da freuen wir uns schon drauf. Ja. Also es ist wirklich, war ein sehr, sehr entspannender Urlaub. Also entspannend ist eigentlich falsch. So mit Achterbahnfahrten und was Magen alles noch da Attraktionen. Nee, Magenprobleme hatte ich dann nicht. Also. Der da nicht flau im Magen, wenn der auf so eine Attraktion fährst? Nee, ich habe mich nur manchmal gefragt, das Disneyland ist ja für Kinder. Ja. Siehst du, hier fährt auch die U5 übrigens gerade vorbei. Ja, weil wir sind in Hellersdorf, fast am Ende der U5. Ja, fast am Rand von Berlin. Nee, eigentlich ist das Disneyland ja was für Kinder, aber wenn ich mir da so manche Fahrgeschäfte angucke, frage ich mich, ob man da nicht versucht, Kinder zu verkraulen. Und es ist sehr, sehr teuer dort. Also wenn man, gerade wenn man nur Halbpension hat oder nur Frühstück, dann muss man ganz schön tief ins Portemonnaie greifen, damit man dort nicht verhungert. Hm. Aber dazu dann, wie gesagt, in den Beiträgen. Also du hast ja von Fast Food ernährt, habe ich gehört. Hauptsächlich. Ja, doch, ja, das stimmt schon. Ist halt auch ein bisschen amerikanisch angehaucht alles, ne? Ja, Disney kommt ja aus Amerika eigentlich, ne? Nee, aus Polen. Aus Polen? Nein. Nein. Dann wirst du ja nicht Disney heißen, sondern Walt Disney. Ja. Ja, so ist es. Naja, mit Urlaub ist ja zurzeit, ich meine, in Deutschland ist wunderschönes Wetter, gerade in Berlin. Ich meine, in der anderen Region hat es ein bisschen Unwetter gegeben die letzten Wochen. Und ich kenne sogar jemanden, der auf Mallorca war und 3 Tage früher zurückgekommen ist. Echt jetzt? Ja. Oh, das muss ja ein grausamer Urlaub gewesen sein. Da waren es 20 Grad und verregnet. Ja, aber dann reist man doch nicht ab. Doch. Man hat doch bezahlt. Wenn es in Deutschland 35 Grad war. Naja, es war, glaube ich, kostenmäßig nicht schlimm. Aha. Ja, dann mal schöne Grüße an diejenige Person. Taffe Entscheidung, muss ich mal sagen. Ja. So einen Urlaub deswegen abzubrechen. Naja, was willst du in Mallorca, wenn das Wetter schlecht ist? Ja, was willst du überhaupt in Mallorca? Saufen können wir auch hier. Willst du noch einen Schluck haben oder hast du noch nicht mal ausgetrunken? Ich habe noch eine Pfütze, Achtung. Mm. Ja. Kannst nochmal nachgießen. Feiern wir die 51. Sendung eigentlich auch? Wir können ja ab jetzt jede Folge feiern. Genau. Wir trinken jetzt so lange, bis mal Besucher kommt. Hier. Ups. Bis die Leute mal Zeit haben. Warte, hast du nicht mehr drin? Nee. So, wir müssen hier mal kurz umfüllen in der Tollstelle, aber ist egal. Jetzt habe ich nur Schaum hier. Hier, nimmst du, trinkst aus der Flasche. Nee, bin kein Flaschenkind. Ja, was haben wir denn für Themen? Themen in der 50. Sendung. Erstmal den Alkohol hier wegpacken. Ja. Themen, wir hatten ein paar Umfragen im Blog. Da können wir mal ein bisschen resümieren. Ja. Um im Französischen zu bleiben. Es gab 3 Beiträge oder 3 heiße Themen, wo eine Umfrage geschaltet war. Und da war es zum einen das monatelange Thema, was jetzt zum Glück beendet ist, BVG. Hm. Da können wir uns ja noch an die alten Folgen erinnern, wo wir auch so ein bisschen drüber gesprochen haben. Und da hat sich am Stand ja auch nicht viel geändert, ne? Nein, das Ergebnis letztendlich, was man vom BVG-Streik hält, war halt eindeutig. Fast 82% haben gesagt, die haben kein Verständnis dafür. 13% haben gesagt, das ist okay, was Verdi da macht, und keine Meinung hatten 4,8%. Verdi hat das aber in der Öffentlichkeit anders hingestellt. Die haben gesagt, die Berliner stehen voll hinter dem Streik. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Die müssen aber ja irgendwas haben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Leute, die halt ihre Meinung da abgegeben haben, möglicherweise in Argwohn nach diesem Thema BVG gesucht haben. Richtig. Und dann natürlich auch die entsprechende Meinung abgeben. So ist es. Ja. Ein weiteres Thema war der Flughafen Tempelhof. Von dem hat man jetzt lange nichts mehr gehört, glaube ich. Von dem wird man auch nicht mehr viel hören, glaube ich. Nein, ich bin neulich vorbeigefahren und habe durch Zufall eine Bloggerin dort getroffen. Ach. Ja. Echt? War zu einem Termin unterwegs mit der Ringbahn und auf einmal, zack, kam Susanne von Arbeit. Ah. Ja. Habe ich sie gleich mir mal geschnappt, dann haben wir noch ein bisschen gequatscht. Geklauscht. Genau. Ja, Tempelhof. Richtig. Da ging es ja darum, ob der erhalten bleiben soll, der Flughafen. Und da war das... Nicht der Flughafen, der Flugverkehr, ne? Ja, der Flughafen... Konkrete Frage war gewesen, ob der Flugverkehr... Ob der Flughafen Tempelhof erhalten bleiben soll. Für den Flugbetrieb. Naja, klar, darum ging es ja, ne? Da gab es auch einen Volksentscheid in Berlin. Weil der Flughafen an sich muss ja erhalten bleiben, weil er unter Denkmalschutz steht. Ja, das Gebäude, der Flughafen, nicht okay, das Gebäude. Gut, ne? Gut. Und das überwiegende, oder die Mehrheit, 73% nämlich, haben gesagt, nein, er soll nicht erhalten bleiben. Siehst du? Und deckt sich mit dem Volksentscheid. Ja, aber auch das wurde in der Öffentlichkeit von dem, wie heißt der Verein, der die Rettung des... ICAT, ne? Ja, der hatte das ja auf den Plakaten anders dargestellt. Fast dann 70%, ja, 70% der Berliner sind für den Erhalt. Jetzt frage ich mich, wo die 70% bei der Abstimmung gewesen sind. Also im Block waren es nur 27%, die dafür waren. Und egal, das war niemandem egal. 0%. Ja, wobei ich denke, dass das eigentlich eine Thematik ist, die den meisten Leuten möglicherweise egal sein könnte, weil allein wir hier draußen am Rand von Berlin haben ja so viel mit dem Flughafen Tempelhof, eigentlich der genau der anderen Ecke liegt, zu tun. Also ich denke, es gibt sogar Leute hier, die gar nicht wissen, dass es in Tempelhof einen Flughafen gibt. Ja, weil als Personenflieger hat man ja nicht viel von Tempelhof. Ja. Außer bei bestimmten Fluggesellschaften. Gut, das waren jetzt zwei knallharte Berlin-Themen. Haben wir denn jetzt kommt noch ein Berlin-Thema. Autofreier auch, Sonntag. Auch nur Berlin, ja? Naja, es ging hier direkt um den autofreien Sonntag in Berlin am 1. Juni, ha. Der schon war. Und es gab natürlich auch in Deutschland in verschiedenen Städten autofreie Sonntage. Ja. Dies Jahr schon. Zum Beispiel in Hannover. Mit der Stadt bist du ja auch sehr verbunden. Ja. Und ich glaube, da war es sogar so, dass es eine Pflichtveranstaltung war. Ach so? Ich glaube schon. Also Berlin ist da wohl die Ausnahme, wo es freiwillig nur gemacht wurde. Und also am 1. Juni war ich auch mit Auto unterwegs. Aber zwar nicht in der Stadt, aber es war ganz schön was los. Man kann Leuten doch nicht verbieten, mit dem Auto zu fahren. Ja, das ist... Muss ich einen Krankenwagen haben, damit ich dann meine Arbeitsstelle, die vielleicht nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist, aufsuchen kann? Hm. Ja, wie war denn da das Ergebnis? 42,6% haben gesagt, ist mir egal, ich fahre trotzdem mit dem Auto in die Stadt. Ich bin dabei und lasse das Auto stehen. Da waren 39% dabei. Oh. Und ich habe gar kein Auto. Waren 18,5% im 18,5% Italiener in unserem Blog sozusagen. Richtig. Alles Luigis. Ja. Das ist aber ein knappes Ergebnis. Also das ist ja fast 50-50. Nicht wirklich aussagekräftig. Ja, aber je näher der 1. Juni rückte, umso höher war der Beitrag frequentiert. Und ich hatte aber das Gefühl, ich habe zwischendurch mal reingeguckt in die Ergebnisse, je näher der 1. Juni rückte, desto mehr Leute haben sich dann doch umentschieden, sich doch zu sagen, nein, mir ist es egal, ich fahre trotzdem mit dem Auto. Weil ich weiß, dass es einen Zwischenstand gab, an dem die Leute, die mitmachen wurden an dem autofreien Sonntag, mehr waren. Ja? Ja. Naja. Und von den Zahlen her, wie viel sind da im Schnitt gewesen? Wie viele Leute haben da, damit wir auch wissen, wie repräsentativ das ist? Das waren bei den jeweiligen Umfragen um die 100? Ja, so in etwa kann man das sagen. Ja, also gut, repräsentativ ist was anderes, ja. Aber es ist natürlich sehr speziell. Weil es zeigt eine Tendenz, ne? Die Beiträge rufen natürlich nur die Leute, auf die auch danach suchen, ne? Also haben wir da schon die richtige Zielgruppe, glaube ich, erwischt. Das ist ja generell bei Umfragen so, dass eigentlich nur Leute darauf reagieren, die mit der Thematik was am Hut haben. Warum soll ich eine Umfrage mithaben? Weiß ich nicht. Ob Kozar-Katzen angenehmer sind als Perser-Katzen, wenn ich mich für das Thema gar nicht interessiere. Nee, das stimmt schon. Ja, also ich finde das in Ordnung. Ja. Jo. Haben wir noch was? Wir haben noch was, aber das machen wir nach der Pause. Bei wie vielen Minuten sind wir denn? Wir sind bei knapp 11-12 Minuten. Ja, dann machen wir jetzt erstmal eine Pause. Ja, weil... Die haben wir uns verdient. Wir müssen erstmal vom Alkohol erholen. Ich meine, wir sind ja nicht so trinkfest, wir trinken ja sonst nicht im Blockcast. Außer Energy Drinks gab es mal, kann ich mich erinnern. Ja, wir hatten einen Sponsor für wie viele Wochen? 3-4 Wochen? Ja, kann auch ein bisschen mehr gewesen sein. Also auch ihr könnt jetzt noch sponsoren. Wir nehmen jetzt übrigens mittlerweile auch Milch als Sponsorgetränk, weil die ja, wie ich mitbekommen habe, teuer geworden ist. Ich habe mich gewundert, dass Julias Eltern uns einen 12er-Pack Milch gebracht haben. Die haben nochmal 12 Liter Milch. Notstandskäufe. Und auf meine Nachfrage, was wir mit 12 Liter Milch sollten, haben sie gesagt, dass halt die Preise jetzt angezogen werden. Aber du weißt, sie hat auch ein Verfallsdatum, die Milch. Nicht die, die wir kaufen. Ach so? Okay. Ja. Nee, Milch habe ich heute noch gekauft. Ich war davor noch einkaufen. Und die war, glaube ich, sogar billiger als letzte Woche. Na, normalerweise bezahlst du für einen Liter Milch hier diese homogenisierte 1,5% Fett. 50 Cent hast du früher bezahlt. Das ist, glaube ich, auf 60 Cent hochgegangen. Ich habe 54 Cent heute bezahlt. Ja, das ist ein guter Preis. Also, wenn jetzt der Blockcast rauskommt, dann ist ja schon die Erhöhung bei den meisten Supermärkten in Kraft getreten. Und da wird es wohl dann 60, 70 Cent. Da siehst du, apropos Erhöhung und Milch, da können wir gleich nochmal auf deinen Milchpreisbeitrag hinweisen. Ja, das ist doch was. Ich habe leider die ID nicht im Kopf, aber die verlinken wir in den Shownotes. Ja. Der Milchpreis. Und die Shownotes sind unter blog.über.de zu finden. Genau. Und jetzt hören wir ein bisschen Musik. Was hast du rausgesucht? Ich habe passend zum Thema, weil ihr wollt ja alle ein bisschen mehr, Uncle Zed und A Little Bit More. Das ist doch so dunkler Rap oder so. Ein bisschen rockig, glaube ich. Hatten wir den nicht schon mal? Ich glaube nicht. Na, wir spielen den dann. Ja, ist ja egal. Dann bis gleich. So, wir sind zurück aus der Musikpause. Genau. Es ist hier sehr windig, stelle ich gerade fest. Ja. Ich hoffe, man merkt es nicht so. Die nächste U-Bahn ist gerade durch. Vielleicht kommen jetzt noch ein paar Leute hierher. Dann warten wir jetzt einfach mal. Genau. Erklär doch mal ein bisschen, wo wir hier genau sind. Du wohnst ja hier in der Nähe. Ja, wir sind hier auf irgendeinem Berg. Ich weiß es auch nicht. Den Namen, der ist ja nicht bekannt. Aber man hat ja einen schönen Blick über Hellersdorf, finde ich. Ich habe gerade überlegt, aus welchem Material der Berg sein könnte. Ob das hier angehäufter Müll ist, der dann einfach mit Sand überschüttet wurde. Ist ja eine Technik, die sehr verbreitet ist. Ja. Aber weißt du, was ich glaube? Nee. Das ist hier der Sand, der beim Ausheben der Fundamente für die ganzen Häuser hier abgetragen wurde. Na ja. Aber ich überlege gerade, wenn ich hier so gucke, wir sehen ja hier so die 5 oder 6 Etagen sind das. Das sind 5 Etagen, mehr gibt es ja nicht. Wenn man unten wohnt, da hat man ja keinen Ausblick. Da guckt man ja genau hier auf den Berg. Ja, könnte auch schön sein. Echt? Na, ich will mal einen schönen Ausblick haben. Aber weißt du, was mir hier auffällt? Wir sind nicht die Einzigen, die hier oben auf diesem Berg waren, weil das Möbeljahr, was hier oben steht, Mobiliar. Die Möbel, die hier rumstehen, die sind schon sehr verziert. Ja. Wollen wir unseren Namen hier auch noch mit auf den Tisch schreiben? Schreiben wir Spraydose bei? Stefan Wurst hier. Ja. Ja. Gut, aber wir wollten jetzt mal auf die allererste Sendung zurückblicken. Auf die Premieren-Sendung und mein Gott, wenn wir jetzt 50 Sendungen später mal zurückblicken, es ist Wahnsinn, weil die erste Sendung war noch teilweise in Telefonqualität. Du warst nur per Telefon zugeschaltet. Genau, ich hatte angerufen bei dir, ne, und du hast das Ganze dann aufgezeichnet, wenn ich mich recht entsinne. Richtig, und die Qualität war auch dementsprechend im Vergleich zu heute richtig schlecht. Und ich möchte da nochmal auf das Logo hinweisen. Das spiegelt die erste Sendung auch nochmal wieder. Das Logo? Das ist unser Blog, Podcast-Logo. Ich mit Headset und du mit Telefon. Genau. Das war unsere ursprüngliche Aufzeichnungstechnik, die sich ja dann geändert hat, dass wir einen Doppeländer gemacht haben. Sprich, du hast zu Hause an deinem Rechner aufgezeichnet, ich an meinem. Und wir waren über Internettelefonie miteinander verbunden. Richtig. Und haben dann einfach die zwei Spuren aufeinander gelegt. Genau. Was von der Qualität ja dazu geführt hat, dass die Vermutung immer im Raum stand, dass wir die Sendung an einem Ort aufzeichnen, was ja nicht war. Und dann haben wir mit der 40. Sendung oder so, ja, erst das erste Mal uns gesehen quasi beim Aufzeichnen. Genau. Kennt man uns ja schon ein bisschen länger. Nee, also wir haben ziemlich spät erst angefangen, wirklich zusammenzusitzen, was aber damit zusammenhing, dass wir uns die entsprechende Technik, ja, dass wir uns entsprechende Technik zugelegt haben. Und dass natürlich der Fankreis immer größer war. Genau, und wir wollen ja quasi aus diesen Anfangszeiten, man muss ja auch fortentwickeln, ne? Oder weiterentwickeln. Richtig. Aus diesen Anfangszeiten uns langsam hinausbewegen. Ja, und wenn ich an mein Part zurückdenke in der ersten Sendung, das klingt noch voll so gestellt irgendwie, also wie ja, vorgelegt. Es war ja auch so gewesen, dass wir im Prinzip schon fast skriptet hatten. Wir haben uns die Themen zurechtgesucht. Guck mal, wir kriegen Besuch von zwei Elstern. Oh. Ja, wir haben uns ja die Themen schon vorher zurechtgelegt, haben dann Übergänge schon abgesprochen. Und mussten dann aber feststellen, dass das eben ziemlich gestellt war. Hm. Und wenn man dann ins Rudern gerät, dass man die Sendung dann völlig gegen den Baum fährt. Ja. Und da musste ziemlich viel geschnitten werden und der Zeitaufwand, der war einfach viel zu viel. Und dann haben wir uns gesagt, gut, wir machen es jetzt ja so, dass wir uns unsere Themen zusammensuchen, über die wir sprechen wollen. Und ja, dann schauen wir halt, wie wir das durchkriegen. Ich glaube, man merkt auch dann so, dass man spontaner ist und dass es alles ein bisschen lockerer rumkommt. Ja, weil du kannst nicht neben dem Plan liegen, ne? Ja. Und du bist dann bist halt nicht irritiert, wenn jetzt mal. Wir haben ja manchmal auch, dass wir dann ein Thema bei haben, was wir denken, wir sprechen es nur kurz an und dann plaudern wir halt echt 10. Ich denke da nur an Verena, die gleich von ihrem Volleyball losgelegt hat und ja, gar nicht wieder aufhören wollte. Aber so ist es auch in Ordnung, ne? So muss es sein. Genau. Und ich meine, wir haben ja noch genug Sendung, oder haben wir eigentlich noch genug Sendung? Ja, wir wollen mal hoffen, ne? Also das Lied Little Bit More hat ja schon ein bisschen darauf angespielt, dass im Prinzip auch wir wollen, dass wir das noch ein bisschen weiter durchziehen. Wir sind jetzt 2 Jahre dabei. Genau. Und es können noch 2 Jahre mehr werden. Ja, es gibt auch einige Podcasts, die halt auch mit viel Elan anfangen und schon im 10er Bereich wieder eingestellt werden. Mhm. Weil es ist, wie gesagt, auch eine nicht zu vernachlässigende Investition von Zeit, ne? Ja. Das stimmt, das stimmt. Aber uns macht Spaß und wir hoffen auch, dass euch gefällt. Und wir haben anhand der Zuhörerzahlen, die auch am Steigen sind, gemerkt, dass es angenommen wird. Genau. Ja, und in der ersten Sendung ist ja gleich auch ein Patzer passiert. Ne? Ja. Unsere Lieblingsbloggerin hast du gleich mal beleidigt. Wie hieß sie doch gleich? Ja, na, wenn ich die Buchstaben hier sehe, P-I-C-I, dann fällt mir nichts anderes ein als Pissi. Pitchi. Italienische Pizzi sein, ne? Ja. Pizzi. Ja. Ja, aber du hattest dich ja dann entschuldigt in den folgenden Sendungen. Obwohl, bei der schlechten Tonqualität könnte ich das natürlich auch auf die Übertragung schieben. Genau, ist der S-Laut. Der S-Laut ist falsch rübergekommen. Genau. Naja, aber wir haben es ja lange nicht mehr gespielt und deshalb würde ich sagen, gehen wir mal jetzt weg von der 50. Sendung und spielen jetzt mal eine Runde. Ach so, ja, natürlich. Ja, das gerne. Frage- und Antwortspiel. Ich habe hier nämlich schon einen Beitrag, den ich hier jede Woche mit mir mitschleppe. Na gut. Und den müssen wir jetzt einfach mal machen. Na, dann schieß mal los. Soll ich, ja? Okay, dann kommt jetzt wie immer unser Jingle, unser cooles Jingle. Muss ich mal meine Zettel hier aufbereiten. Ja, und dann kommt jetzt das Frage- und Antwortspiel in der 50. Folge. Und René, du musst diesmal raten. Und zwar geht es ja um einen sehr sportlichen Beitrag. Sport. Wir haben ja wenig Leute, die in unserem Blog sportliche Themen von sich geben. Da fällt mir im Prinzip an erster Stelle Dirk ein. Dann habe ich auch eine Zeit lang Sportbeiträge reingestellt. Du hast auch gelegentlich mal einen reingestellt. Ich? Ja? Ja, Eisbären und so. Ach so, ja, na klar. Also würde ich mich erstmal auf Dirk festlegen. Nein. Echt nicht? Es war schon ein männlicher Blogger, ne? Ja. Ja, na dann war gibt's ich auch das weibliche vielleicht. Blogger, die sportliche Beiträge haben? Doch, na klar, Maite zum Beispiel. Maite könnte ja mal über Beachvolleyball. Flaming Skate zum Beispiel. Ja, so jetzt, also hier, ich würde sagen, dann war ich es halt. Nein. Auch nicht. Ey, sag mal, wer hat denn noch einen Sportbeitrag gemacht? Also, dass dir das nicht... Stefan, du warst auch nicht? Nein. Wen haben wir noch für Sportbeiträge gemacht? Jetzt steht René auf dem Schlauch. Das ist natürlich gut. Warte mal, jetzt muss ich mal... Axel. Richtig. Natürlich, Mensch, Axel. Ja, dann ja, ging es ums Laufen. Ja, na, was soll es bei Axel sonst sein? Axel hatte sich ja... irgendwie in die Richtung bewegt, einen Marathon zu laufen. Ja. Und dann war das möglicherweise sein Vorbereitungslauf zum Marathon. Ein Vorbereitungslauf zum Marathon? Na, werd mal konkreter. Also ich kenne mich damit nicht so aus, so Halbmarathon oder so mitgelaufen. Frohnau fällt mir ein, ist er gelaufen. Der ist aber damit nicht gemeint. Von hier Real? Nein. Auf jeden Fall ein Lauf von Axel. Und da ist ja. Axel direkt gelaufen. Richtig. Also es ging direkt um einen dieser Läufe von Axel. Um es dir leichter zu machen, Icke war auch da. Ja, das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, ob du dabei warst. Weil er sagt mir aber dann auch nicht viel mehr darüber, welcher Lauf das gewesen sein könnte. Doch, ich war in einem dabei. Wüsste ich doch nicht, wo du dabei warst. Der Lauf trägt ja den Namen eines Sponsors? Nein. Dann war es doch, na klar. Der Real. Sponsor. Der Real. Nein. Kommt da gerade ein Flugzeug? Nee. Der Air Berlin ran. Nein. Air Berlin war es aber. Nicht Air Berlin. Aber so Lufthansa. Ähnlich. Nein. Keine Fluggesellschaft. Nicht? TUI. Nein. Neckermann, Otto. Nein. Wir müssen jetzt nicht so. Warte mal. Aber es war das der abgesagt der wurde? Der Flughafenlauf. Flughafenlauf? Ach, wie heißt der? Tegel, Tempelhof. Der Airport ran. Airport ran. Ach Mensch, Airport ran. Warum heißt der eigentlich Airport ran? Weil das um das Gelände des Flughafens Schönefelds. Um Schönefeld. Und zwar ein Halbmarathon, 21,0975 Kilometer. Und das war doch der zweite? Richtig. Weil der erste nicht stattgefunden hat. Richtig, der erste also war eigentlich wegen Hitze abgesagt. Eigentlich war es der erste, weil der richtige erste nicht stattgefunden hat. Genau, das ist einfache Mathematik. Wie war das eigentlich mit den Leuten? Man bezahlt ja dafür Startgeld, ne? Ich glaube, das haben sie zurückgekriegt, würde ich sagen. Ja? In welcher Höhe liegt uns eigentlich das Startgeld? Weißt du das? Kann ich dir gar nicht sagen. Ja. Das steht hier auch nicht. Ah ja, okay. Das war also der Airport ran. Wann war er gewesen? Der Beitrag ist vom 2. Juli und am Samstag, den 30. Juni, war der Beitrag. Na, das heißt, dass der doch dieses Jahr bestimmt auch wieder stattfindet. Ja, gehe ich mal von aus. Aber ohne Axel wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, Axel hat sich jetzt so ein bisschen zurückgenommen, ne? Er hat im Prinzip sein Ziel, was er sich gesetzt hatte, hat er ja nicht ganz erreicht aufgrund von einer Verletzung. Ja. Ne? Verletzung bedauerlicherweise. Macht einen Strich durch die Rechnung denn. Aha. Deswegen denke ich mal, ist es auch besser. Aber ist ja einige andere Marathons gerannt. Er ist ja vorher gar nicht gelaufen, soweit ich weiß. Ja. Und hat dann wirklich innerhalb kürzester Zeit sich zum Vollblutläufer entwickelt. Ja, er macht aber sein Training noch. Ha. Also jetzt wieder, ne? Weil im Winter macht man ja ein bisschen weniger, aber jetzt. Also ich finde es wirklich bewundernswert und wir hatten auch schon in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass wir einfach mal mit Axel darüber sprechen, dass halt auch andere mal sehen, die vielleicht auch dasselbe Ziel haben und sich sagen, ah nee, ich bin jetzt vielleicht die letzten 10 Jahre oder vielleicht sogar seit der Schule habe ich mich nicht mehr auf meinen Beinen im schnellen Tempo fortbewegt und ich werde es wohl nicht schaffen. Ich glaube, da ist Axel vielleicht sogar der richtige Ansprechpartner, um halt das Wissen weiterzugeben oder auch um als Vorbild zu fungieren, dass man es halt doch packen kann, ne? Ja. Wie viele Marathons ist er mitgelaufen? Ist er dann? Ich weiß, hab's nicht gezählt. Er hatte ja mal mehrere kleinere Läufe und dann auch mal ein paar größere. Also ist auf jeden Fall machbar, ne? Wenn man also mit dem, wenn man dran bleibt, mit dem richtigen Willen. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Beitrag, steht ja gar nicht da. Habe ich mir nicht gemerkt. Ja, wir verlinken wir in den Shownotes. Ja. Auf jeden Fall war das Wetter sehr angenehm für Läufer, weil so um die 22 Grad. Und ganz anders als jetzt zum Beispiel. Und Axel, seine Zielzeit, müssen wir auch noch der Form Vollständigkeit halber sagen, war... Also 1700 Läufer waren es, ne? Ja. 22 Grad. Achso, 1 Stunde 45 hat er gerannt und der schnellste Mann war 1,15, also eine halbe Stunde schneller und die schnellste Frau knapp 20 Minuten schneller als Axel. Und hattest du die Kilometer gesagt? 21 Kilometer? 21 Kilometer, genau. Und welchen Platz hat er da gehabt? Ich glaube, er war auf jeden Fall über Das wurde nochmal korrigiert. 300 noch was, kann es sein? Und wir haben über 1700 Läufer gehabt. Richtig, also richtig. Und ich hatte auch einen schönen Tag, weil ich habe Du warst mit gewesen. Freundin und Schwester. Mit Axel-Shirt und Axel-Flagge standst du. Richtig. Mit meinem Megafon habe ich Axel gebrüllt. Nee, so war es nicht. Aber es war ein sehr schöner Abend. Danach gab es dann noch... Die Afterparty. Die Aftershow-Party, genau. Afterrun-Party. Während Axel ausgelaufen ist. Ja. Haben wir... Axel war natürlich mit dabei. Haben wir schön gegrilltes, glaube ich, gegessen. Ja, das müsste man heute eigentlich auch machen bei dem Wetter. Ja, das stimmt. Aber was bleibt denn noch für den Sommer übrig? Der kommt ja auch noch. Oder war das jetzt schon der Sommer? Nein, ich glaube nicht. Ich würde es mal nicht hoffen, oder? Aber ein bisschen kühlere Temperaturen fände ich schon gut. Ach, die hatte ich jetzt in Paris. Ja, eine Woche lang. Ich war in Berlin. Ja. Das hat man davon. Wenn man in Berlin bleibt, hat man halt schönes Wetter, ne? Ja, da ist auch schon rum die 50. Sendung. Ja, noch nicht ganz, weil eins fehlt noch. Was darf in jeder Sendung nicht fehlen? Also erstmal natürlich die Kontaktmöglichkeiten und möglicherweise Geburtstagskinder. Na, Geburtstagskinder diesmal nicht, aber du hast recht, die Kontaktmöglichkeiten. Und danach gibt es noch eine Info zu einem heiklen Thema im Blog. Und, ach so, ja, natürlich. Ja, natürlich. Jetzt weiß René auch, woran wir sind. Dann lass uns mal vielleicht erst diese eine Sache klären. Dann kann man sich nämlich schon mal Stift und Zettel zur Hand nehmen, falls man sich mal die Kontaktmöglichkeiten notieren möchte. Ja. Und zwar geht es, ein heikles Thema ist übertrieben. Wir hatten damals einen Beitrag von Dirk gehabt. Wie lange ist das schon her? Das ist schon zwei Jahre. Ja. Da ging es um das Unternehmen Wunschurlaub. Ja. Er hatte das mal getestet und er kam halt zu dem Schluss, er macht es doch nicht, ne? Mhm. Wie auch immer, das kann man nochmal genau nachlesen. Und wir haben gemerkt, dass dieses Thema anscheinend eine große Brisanz hat, denn... Sagt ja auch schon der Titel, denn der Beitrag heißt Wie seriös ist ihrwunschurlaub.com. Ja, und es haben einige Leute darauf reagiert, die sehr, die sehr unzufrieden kontrovers waren. Genau. Aber es gab haben auch Leute positive reagiert, die gesagt, die positiv überrascht waren. Genau. Und man muss dazu sagen, dass zu diesen negativen Äußerungen eine Reaktion wirklich zu fast jeder, zu fast jedem Kommentar kam eine Reaktion vom Geschäftsführer vom Wunschurlaub. Genau. Das fand ich erstmal einen guten Zug des Unternehmers. Die hatten also versucht, wirklich zu zeigen, dass er bemüht ist, zufriedene Kunden zu haben. Ja. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass er da mitliest. Ja, und jetzt hat sich die Sache halt auch wirklich gesteigert und wir haben auch viele Kommentare nicht freigeschalten, weil Beleidigungen und so haben bei uns nichts zu suchen. Und auch Sachen, wo wir schon von vornherein merken, dass die Argumentation völlig daneben ist, machen wir zum Schutz des Kommentierenden, haben wir auch diese Beiträge, diese Kommentare nicht freigeschalten. Genau. Und jetzt geht es im Konkreten um einen Beitrag, um einen Kommentar, der halt auch wieder in eine Kerbe schlägt und wohl auch mit Unwahrheiten so ein bisschen versetzt ist. Wo der dann, Kommentar ist nicht mehr zu sehen. Ja, wir haben den erstmal gesperrt. Genau. Und das hat natürlich jetzt aber auch Konsequenzen. Ne? Wir haben lange beraten. Wir wollen natürlich nicht, dass jetzt auch noch irgendwie Anwälte anfangen, diese Thematik da mitzutragen. Und wie gesagt, zum Schutz der Kommentatoren und um uns ein bisschen Aufwand zu sparen, weil im Moment ist es so, dass jeder Kommentar zu diesem Beitrag natürlich erst von uns gefiltert wird, gelesen wird, dann zur Not Absprachen mit Wunsch, mit dem Unternehmer, der hinter Wunschurlaub steht, getroffen werden. Genau. Und wir werden jetzt auf jeden Fall, haben uns entschlossen, diesen Arbeitsaufwand nicht mehr zu tragen. Wir werden... Was heißt es konkret für unsere Leser? Für die Leser heißt es nichts weiter. Der Beitrag bleibt jetzt erst zwei Jahre alt. Die Kommentare haben nicht dazu geführt, dieses Thema weiterzuentwickeln, sondern waren zum Schluss halt nur noch reine Support-Anfragen. Und das ist nicht unsere Aufgabe, Support-Anfragen über den Blog zu verwalten. Und deswegen werden wir die keine weiteren Kommentare, die auf dieses Thema kommen, freischalten. Ne, ihr werdet möglicherweise, wenn wir uns jetzt den technischen Aufwand nicht machen wollen, werdet ihr möglicherweise die Kommentarfunktion noch sehen. Aber wie gesagt, im letzten Kommentar werden wir auch nochmal darauf hinweisen, dass es halt jetzt nicht mehr möglich ist, darauf zu kommentieren. Und ihr solltet halt wirklich, wenn ihr ein Problem mit Wunschurlaub habt, solltet ihr direkt euch an das Unternehmen wenden. Hm. Herr Franzke, wir können ja seinen Namen nennen, der taucht ja auch im Blog häufiger auf, hat er gezeigt, dass er sich der Sorgen seiner Kunden annimmt. Genau, also er ist keiner, der sofort irgendwie kontert, sondern er versucht sich die Fälle irgendwie rauszusuchen und wenn irgendwas ist, was wirklich vielleicht auch Wunschurlaub zu verantworten hat, dann steht er auch dazu. Also ja, und wie auch immer, das ist nicht unser Problem, das ist auch nicht unsere Aufgabe, wir werden nicht von Wunschurlaub dafür bezahlt, dass wir, wie gesagt, von Supportanfragen darüber verwalten, weil auch das ein Zeitaufwand, den wollen wir einfach nicht mehr haben. Ne? Genau. Der Beitrag bleibt jetzt so. Aber Herr Franzke hatte die Chance, auf jeden negativen Kommentar zu reagieren. Das hat er auch gemacht. Genau. Von sich aus, muss man auch dazu sagen. Was ja schon zeigt, dass es durchaus ein kundenfreundliches Unternehmen ist, würde ich sagen. Ja, es macht zumindest, es erweckt den Anschein, dass es so ist, ne? Genau. Und was da jetzt wirklich hintersteckt, das können wir gar nicht bewerten und das wollen wir auch nicht. Und deswegen hat sich für uns die Sache erledigt. Genau. Ja, wenn ihr irgendein Problem habt, das gilt auch generell, das hat nicht nur mit Wunschurlaub zu tun, das sollte generell im Leben so sein, wenn ihr ein Problem mit irgendjemandem habt, dann geht zu denen selber hin, genau. Und dann auf sachliche Art und Weise natürlich, weil auf unsachliche Art und Weise bringt es ja gar nichts. Kann es nichts werden, ne? Da sperrt sich natürlich der andere. Und ich habe da auch ein gutes Beispiel, und zwar hier Avanyu, Kalando, da damals, wo mir unrechtmäßig, ist auch ein sehr heikles Thema gewesen, wo mir unrechtmäßig Geld vom Konto abgebucht wurde und wo ich auch ziemlich erzürnt war, muss ich mal sagen, weil es war wirklich in meinen Augen eine sehr linke Sache, die da gelaufen ist. Auch da kann man sich nochmal im Blog belesen. Auf jeden Fall habe ich mit den Mitarbeitern das Sachliche klärt, mit dem Erfolg, dass ich mein komplettes Geld wiedergekriegt habe. Ne, ich hätte auch einen Zwergenaufstand machen können, dann wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Ja, dann hätte gesagt, man nur Steine in den Weg gelegt. Ja, wenn man ein Problem hat, einfach auf denjenigen zugehen und kommunizieren. Ja. Ja, das ist doch mal eine schöne Weisheit so am Ende der Sendung. Kommunikation ist alles. Heißt genau. Ja bei einem bestimmten Unternehmen, glaube ich, auch so. Na, wir haben auch für alle, die noch mehr Weisheiten von uns haben wollen, in der mittleren Spalte unseres Blogs unter blog.über.de die Sprüche, die Zitate. Sind immer handverlesene Zitate. Ja. Und auch da kann man sich jeden Tag eine Weisheit... mit einer Einschränkung, weil... René kommt ja gerade aus dem Urlaub, der weiß es ja nicht. Ach was. Es ist Fußballzeit und dafür müssen die Zitate weichen. Nein. Weil dort gibt es unseren Fußballticker, die Spiele des Tages immer dort zu sehen. Okay. Also wer Infos über die EM haben will, kann sich im Blog klicken. Und von da kommt ihr dann direkt weiter auch auf alle Ergebnisse. Und das Tippspiel. In der nächsten Sendung, ja, das Tippspiel ist ja im Prinzip Anmeldung nicht mehr möglich. Nein. Auf jeden Fall hätte man sehr schlechte Karten, wenn man sich noch anmelden will. Richtig. Und in der nächsten Sendung können wir sogar schon auswerten, wer der Sieger ist. Nein. Noch nicht? Wie lange geht denn das? Geht es schon? Nein, noch nicht ganz. Nächste Sendung ist kurz vorm Finale. Ah, okay. Aber wir können schon eine Tendenz sagen. Ah, ja, ne? Genau. Das geht schon. Na, ich bin gespannt. Ich freue mich riesig drauf und jetzt jeden Abend immer schön gucken. Ja, wir haben auch ein cooles Highlight bei. Und zwar hat Stefan einen Computer tippen lassen. Ja. Und stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Dann, das würde dann nochmal zeigen, wie gut der Zufall eigentlich ist. Ne? Soll ich dir sagen, was der Computer getippt hat? Wer bei Europameister ist? Nee, erzähl mal. Deutschland. Echt? Ohne Scheiß. Echt? Ja. Na, da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Mal sehen. Was, wenn der Computer gewinnt? Dann kriegt der Computer, krieg ich halt alles. Ja, wir haben wirklich ein gemischtes Publikum bei den Tippspielen. Also wir haben Frauen, wir haben Männer, wir haben Kinder. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich auch. Alle 2 Jahre. Gut. Ja, dann können wir jetzt wirklich nur noch die Kontaktmöglichkeiten nehmen. Ja, ne? Geburtstagskinder haben wir ja diesmal nicht, nehme ich an. Nein, naja, die haben ja jedes Jahr dieselben Geburtstage. Ich würde auch vorschlagen, beim nächsten Mal singst du das Lied einfach mal live. Ich? Ja, natürlich. Nee, wir wollen noch Zuhörer gewinnen. Vielleicht nehme ich die Gitarre mal mit und du singst es und ich spiele auf Gitarre dazu. Das wär's. Aber da müssen wirklich mal ein paar Leute kommen. Aber ich denke mal, es klappt jetzt endlich mal. Wir suchen uns noch einen schönen Ort aus. Wenn nicht, wir fahren einfach zu Leuten hin. Was hältst du denn davon? Ey, genau, wir klingeln einfach an. Können wir uns mal in ihr Wohnzimmer setzen? Ein bisschen. Ja. Das wäre auch mal eine Idee. So, dann lass mal die Kontaktmöglichkeiten hören für die Leute, die jetzt sagen, oh nee, komm zu mir. Genau, also dann schreibt uns einfach eine E-Mail an blog@juba.de Oder geht in den Blog auf blog.duba.de und nutzt das Kontaktformular in der Sidebar unter Kontakt zu finden. Oder in den entsprechenden Beiträgen die Kommentarfunktion. Ansonsten ganz einfach schnell zum Telefon greifen und anrufen unter Berlin 030 202 36803. Und wenn ihr im Blog auf dem Kontaktformular auf den grünen Telefonhörer klickt, könnt ihr uns sogar kostenlos anrufen. Und ich finde, langsam piekt die Sonne auf meine Haut. Ja, ich werde gleich mein Oberteil ausziehen und mich hier auf den Holztisch legen, auf die Holztafel. Gott, soll mir schlecht werden, René. Ja, nee, dann müssen wir schnell Schluss machen. Ja, die 50. Sendung, Strohhut auf. Ja, die 50. Sendung ist vorbei. Ich habe mich eingecremt vorhin, Gott sei Dank. Und 50 Sendungen haben wir jetzt hinter uns, René. Ja. Der Sekt ist alle. Alle? Du hast ja auch nur so eine, was ist denn das, 0,2 Liter. Ja, ich dachte früh am Morgen sollen wir noch nicht so trinken. Da ist noch ein Schluck drin, den kannst du noch ausdenken. Wie? Das sind Tropfen. Naja, schade drum. Ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder. In der 51. Sendung. In der 51. Sendung. Es war wieder mal toll, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr die Sendung heruntergeladen habt. Genau. Und wir bedanken uns einfach mal fürs Zuhören. Ja, bis denn. Genau, bis macht's zum nächsten Mal. Gut. Tschüss. Tschüss. Winke, winke. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Blog.juba.